Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2, not in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe Wölferadio-Zuhörer, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, Burgerwochen beim VfL. Erst die Freiburger, jetzt die Augsburger. Und über das Spiel werde ich reden mit Stefan Urban vom Augsburger Podcast Zirbelnuss. Schöner Name. Dann spielt natürlich noch die Rolle, wie haben wir eigentlich gegen Freiburg gespielt. War ja super mit dem Sieg. Aber woran lag es denn? Und da habe ich auch die Wölferadio-Frage der Woche gestellt zu den Umstellungen von Martin Schmidt. Na, geht doch. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass man die Sendung mal richtig mit Applaus beginnen kann. Endlich hat's geklappt. Und Remy, der Duft der Unbesiegbarkeit, hat sich gewandelt in Victoire, der Duft der Unbesiegbarkeit. Nämlich mit dem ersten Heimsieg in der Liga. Danke, danke, danke. Ich glaube, seit was, 7 Monaten oder was, haben wir nicht mehr zu Hause gewonnen. Jetzt gegen Freiburg haben wir die Unentschieden-Serie, die eher ein Stückchen weit auch genervt hat, gekrönt mit einem 3-1-Sieg zu Hause gegen den SC Freiburg, der ja von der ersten Minute an eigentlich verdient war. Kann man gar nicht anders sagen. Zu den Einzelheiten komme ich gleich noch. Da gab es natürlich wieder so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Wer es noch nicht gesehen hat, ich habe auch so eine kleine Analyse mal bei Facebook reingestellt. Meine Szene des Spiels. Mal gucken, ob ich das die nächsten Male auch so handhaben kann und ob mir da was aufgefallen ist in den einzelnen Spielen. Und dann mal zu sagen, das war vielleicht spielentscheidend oder das war sehr, sehr interessant, was der VfL da abgeliefert hat. Und da ich gerade so gut drauf bin, wollen wir natürlich erstmal die positiven Sachen hervorheben. Und zwar hat mir schon gefallen, wie die Mannschaft auf den Platz gekommen ist gegen Freiburg. Nämlich, ja, losgelegt wie die Feuerwehr, sagt man da ja manchmal gerne. Und nach 3 Minuten schon das Tor erzielt, nach einer sehr, sehr schönen Kombination, wie ich fand, hinten rausgespielt, dann eine schöne Ablage von Mario Gomez, Didavi und Mali im Zusammenspiel und dann, ja, Yannick Gerhardt auf ungewohnter Position, nämlich im rechten Mittelfeld. Da habe ich auch so erst gedacht, ja, kann man mal machen, wäre jetzt nicht meine erste Variante gewesen, aber das zeigt, ja, da sind wir als Fans, die da einfach nur mal drauf gucken von außen und vielleicht bei Twitter oder Wolfsblog und die entsprechenden Kommentare schon vorm Spiel abgeben, dass man vielleicht auch erstmal abwarten sollte, was hinterher bei rauskommt. Martin Schmidt ist durchaus Risiko gegangen, Origi, beste Torschütze sozusagen, draußen gelassen, für Gerhard auch. Und der macht ein gutes Spiel, erzielt ein Tor selbst, legt welche vor. Das sind alles Punkte, wo man sagt, ja, Respekt, Coach, da muss ich sagen, den Schachzug hätte ich nicht vorhergesehen. Insofern geht da natürlich erstmal ein Lob raus. Wie gesagt, die ersten Minuten waren schon super. Man hat dann tatsächlich angefangen, ja, den Gegner fast auseinanderzunehmen. Also man hatte das Gefühl, da ist Riesendruck da. Man hatte das Gefühl, man könnte jetzt Freiburg tatsächlich auch das ein oder andere Tor zusätzlich einschenken. Man war sehr, sehr druckvoll am Anfang, hat das Tor gleich gemacht, hat dann nachgelegt, was auch sehr, sehr gut war in der Vergangenheit, hat man ja sozusagen sich dann sehr, sehr zurückgezogen und verwaltet. Mali hat das Tor, das 2-0 sozusagen auf dem Fuß und dann war komischerweise wieder so ein Bruch im Spiel. Da hat man sich dann sehr zurückgezogen. Mir ist das aufgefallen in dem Zusammenhang, dass man ja sehr, sehr ruhig agiert hat. Man hat hintenrum wieder mehr gespielt, wieder mehr auf Sicherheit. Und da gab es eine Szene, die mir überhaupt nicht gefallen hat, nämlich bei Führung wurde der Ball dann meinetwegen auch einmal zu oft hintenrum gespielt, aber sofort gab es, und ich sitze so ein bisschen Haupttribüne, Ecke, Wölfekurve, oder da saß ich während des Spiels, und da fiel mir sofort auf, dass ja in dem Bereich gerade, gegen gerade und hinter dem ja, Gästetor, beziehungsweise in dem Heimtor war es ja in der ersten Halbzeit, hinter Castells jedenfalls, angefangen wurde zu pfeifen bei dem entsprechenden Rückpass. Und da, Leute, sage ich das, was ich immer sage, wenn es euer Ziel ist, die Mannschaft so nach vorne zu peitschen, dass man bei eigener Führung und Rückpass anfängt zu pfeifen, ja, ganz ehrlich, dann bleibt zu Hause. Ich sage das jetzt mal so hart, dann bleibt zu Hause, weil, was ist nämlich passiert danach? Danach gingen die ersten 2 Bälle von Castells sonst wohin und gab es auch 3-4 Fehlpässe, die nicht hätten sein müssen aus meiner Sicht. Und natürlich liegt das vielleicht auch größtenteils an den Spielern, weil sie spielen ja diesen Pass. Aber die Atmosphäre ist ja nun etwas, was dazu beiträgt, und das haben wir schon häufig genug in der vergangenen Saison auch diskutiert. Ganz ehrlich, 23.000 Zuschauer, das ist nicht schön, das ist eigentlich scheiße, da müssen wir mehr bringen, gerade auch bei den Heimspielen. Es gibt Gründe, warum das nicht so ist, und natürlich liegt das auch daran an den Leistungen in der Vergangenheit. Aber ganz ehrlich, dann sollen die 200, 300, 400, 500, die da pfeifen oder der Meinung sind, da entsprechend Unruhe noch mit reinzubringen und die Mannschaft noch zusätzlich zu verunsichern, dann sollen die bitte auch noch zu Hause bleiben. Das verkraften wir auch noch. Aber kommt auch nicht wieder, wenn wir dann gegen Real Madrid spielen oder wenn es dann tatsächlich um was geht oder die Mannschaft wieder bessere Leistung bringt, weil das fände ich dann auch ein bisschen heuchlerisch. Denn die Mannschaft hat sich aus meiner Sicht erstmal Kredit erarbeitet durch eine gute Leistung, erste Halbzeit. Freiburg hat wenig auf die Reihe bekommen, hat das dann sozusagen fortgesetzt in der zweiten, hat es aber dann wiederum verpasst, trotz einiger guter Chancen, wie ich fand, den Sack zuzumachen, mal wieder. Und dann, ja, trotz des schönen 2:0, auch wiederum gut rausgespielt, die Davi auf Mali und dann eiskalt verwandelt, war in der Vergangenheit auch nicht immer so. Trotz dieses 2:0 mit dem Anschlusstreffer, wo irgendwie gedacht hat, ja, geh du doch mal hin, ich geh auch nicht hin. Und dann zappelt das Ding links oben im Winkel. Ja, da hat man sich dann wieder sozusagen verunsichern lassen. Man hat dann so das Gefühl gehabt, oh oh, jetzt könnte nochmal Bewegung reinkommen, jetzt könnte Freiburg nochmal an sich glauben. Zum Glück wurde dann quasi im Gegenzug sozusagen schon das 3:1 markiert. Und dann hätte es durchaus noch, wenn man ja ein bisschen präziser gespielt hätte, auch nochmal höher ausgehen können. Für den VfL hätte man auch nochmal was machen können, weil die Chancen waren auch nochmal da. Man hat aber auch trotz dieser deutlichen Führung, wie ich fand, sehr, sehr viel hinten nochmal zugelassen. Da braucht es auch noch ein bisschen mehr Stabilität, finde ich. Und da müssen sich dann halt auch die Offensivspieler ja auch daran erinnern, in so einem Moment dann auch mal defensiv zu denken, weil das kam mir dann in der zweiten Halbzeit insbesondere doch ein bisschen zu kurz und man hat gegen eigentlich harmlose Freiburger unterm Strich zu viel zugelassen. Und gegen einen anderen Gegner könnte das vielleicht dann nochmal zu Problemen führen. Aber wenn wir jetzt schon am Ende der Entwicklung wären, dann wäre ja auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite auch überraschend, wenn das so schnell gegangen sein sollte. Ich glaube, Martin Schmidt hat da ein Auge drauf. Und nicht zuletzt jetzt nach dem ja gut und sicher herausgespielten Sieg gegen Freiburg und ja verdient auch vorhin herausgespielt. Sicher war es so halb, würde ich mal sagen. Aber mehr als das, was wir in der Vergangenheit gewohnt gewesen sind. Darauf lässt sich meiner Meinung nach aufbauen. Und dann schauen wir mal, wie es denn am Samstag auch ausschaut. Spieler der Woche. Das ist natürlich relativ einfach diesmal. Nicht zuletzt, weil wir natürlich würdigen wollen, dass der Spieler 2 Tore gemacht hat. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund von sowas Offensichtliches immer zu nehmen als Spieler der Woche. Yunus Malli ist es natürlich, logischerweise. Aber klar, wen hätte man jetzt auch sonst nehmen können? Yannick Erhardt wäre mir noch eingefallen. Aber letztendlich ist es auch verdient und deswegen muss ich jetzt auch nicht hier den Auguren oder den Guru spielen und sagen, ja, aber eigentlich, wenn man das mal betrachtet, dann müsste es eigentlich der und der. Nee, nee, ist schon okay, dass der Yunus das macht. Wir haben ihn ja auch oft genug gescholten für seine Leistungen in der Vergangenheit. Deswegen schauen wir uns doch nochmal ganz genau an, was hat der Yunus gebracht eigentlich? Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, logischerweise. Er hat eine gute Zweikampfbilanz oder hat die Mehrzahl seiner Zweikämpfe gewonnen. Er hat 4 Torschüsse abgegeben, davon 2 Tore gemacht und hat auch noch 2 Torschüsse vorbereitet. Alles so gut. Und das Ganze, kurioserweise, nur mit 48 Ballkontakten sozusagen oder Ballbesitzphasen, wie es so schön heißt. Und er ist auch noch 11,5 Kilometer insgesamt gelaufen. Also das war von den Zahlen her eigentlich, wenn man jetzt die Tore mal weglässt, ich will nicht sagen eine durchschnittliche Leistung, aber eine okaye Leistung. Ja? So ein bisschen überdurchschnittlich, aber auch nicht überragend, was das angeht. Und er hat auch nur eine 74-prozentige Passquote. Das war in den vergangenen Spielen, wir erinnern uns, an die letzte Wölfe-Radio-Ausgabe, schon mal anders. Da war deutlich über 80 ein Wert, was ja auch sozusagen angestrebt werden sollte. Yannick Gerhard habe ich eben schon mal von gesprochen. Gucken wir uns ihn auch noch mal kurz an, der auch ein Tor gemacht hat und einen Assist gegeben hat. Der hat 80% Passquote erreicht und hat auch 54% seiner Zweikämpfe gewonnen und ist auch noch gewetzt wie so ein Wilder, nämlich der hat 12 Kilometer absolviert und hat auch die meisten Sprints aller Spieler auf dem Platz, glaube ich, absolviert. Und das ist auch nochmal quasi ein extra Lob dann letztendlich wert. Aber ich möchte auch nochmal kurz eingehen auf die Leistung des Teams insgesamt, nämlich, das ist auch ganz interessant mal zu sehen, also man hat deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen, 54% gegenüber 45, die Rundungen, verzeiht mir bitte, bei den Freiburgern. Und lustigerweise hat man weniger Ballbesitz gehabt, was natürlich aufgrund der Führung eine Rolle gespielt hat. Da hat man dann den Freiburgern auch den Ball gerne mal überlassen. Letztendlich 51-48 für Freiburg, die Ballbesitzphasen. Ja, ich glaube, das kann man verschmerzen an dieser Stelle. Und die Passquote war 82. So, und jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz, ganz interessanten Fakt, was so die Interpretationslage angeht. Ich mache das ja auch mal ganz gerne, nämlich die Laufleistung. Habe ich immer dann gerne angeprangert, wenn es dann auch tatsächlich nicht zum Sieg gereicht hat. Und jetzt muss man sagen, die Laufleistung war gegen Freiburg in Summe auch wieder schlechter als die des Gegners. Jetzt kommt das große Aber. Aber man hat die gesamte Mannschaft einen sehr, sehr guten Wert erzielt, mit über 123 Kilometern gelaufen. Freiburg hat sogar 128 gelaufen. Die, muss man aber auch ganz klar sagen, waren häufig ins Leere sozusagen oder haben nicht das ausgemacht, was es vielleicht hätte ausmachen können. Auch die intensiven Läufe, die Sprints, da lag Freiburg deutlich zum Teil vorne. Und da sieht man mal, dass es eben nicht nur darauf ankommt in Summe, wenn man das Spiel erfolgreich gestalten möchte, sondern man muss auch schlau laufen. Aber wie gesagt, die Werte insgesamt sind eigentlich sehr, sehr gut. Freiburg hat, was diese Sachen angeht, halt einen überragenden Tag erwischt gehabt, aber es hat sich halt im Ergebnis auch nicht widergespiegelt. Also insgesamt kann man sagen, auch eine runde Nummer von Seiten des VfL. Vor allen Dingen, dann wieder in Relation setzen, was die Mannschaft insgesamt auch gelaufen ist. Da haben, ich zähle mal kurz nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler die 11-Kilometer-Marke geknackt, und das ist aller Ehren wert an dieser Stelle. Deswegen würde ich sagen, auch dieser Wert positiv zu bewerten und ja auch lobend zu erwähnen. Wir sind die Wölfe. Ja, und deswegen wollte ich auch gerne die Meinung mal wissen von den Fans, nämlich zum Thema Aufstellung. Wölfe-Radio-Frage der Woche war das, nämlich hat Martin Schmidt vernünftig aufgestellt oder nicht so nachvollziehbar für euch? Nämlich, ja, Yannick Gerhardt auf rechts, Origi draußen, Itta gar nicht im Kader. Alles solche Sachen, die ja durchaus überraschend letztendlich auch gewesen sind. Klar kann man jetzt sagen, wer gewinnt, hat recht, und Martin Schmidt hat gewonnen und dürfte auch entsprechend dann ja auch die richtige Aufstellung gewählt haben. Das ist mir natürlich, wie ihr mich kennt, wahrscheinlich ein bisschen zu einfach. Und deswegen wollte ich einfach mal wissen, vom Gefühl her, wie geht's euch damit, wenn zum Beispiel dann jemand wie Origi auch draußen sitzt, für die ganze Zeit, wo er ja eigentlich zur 60. reinkommen sollte. Da war Freiburg ein bisschen in der Druckphase, deswegen hat Schmidt drauf verzichtet, hat er jedenfalls gesagt. Aber letztendlich so vom Gesamtgefüge her. Und ja, da haben wir wieder Wölfe-Radio-Zuhörer geschrieben. Und User Masterix hat mir geschrieben, und zwar ist seine Meinung, Schmidt ist jetzt 2 Monate da und musste sich erstmal ein Bild vom Mannschaftsgefüge und jedem einzelnen Spieler machen. Er hatte den Mut, auch Ungewöhnliches auszuprobieren, auch wenn die Hütte beim Misserfolg lichterloh gebrannt hätte. Er hatte keine Vorbereitung und keinen Einfluss auf den bestehenden Kader gehabt, also ist alles in den letzten Wochen folgerichtig und nachvollziehbar. Jetzt kommt aber auch noch seine persönliche Note zum Tragen. Überraschungen, die nicht nur den Gegner verwirren sollen, sondern auch die Anspannung innerhalb des eigenen Teams hochhalten. Ich denke, das ist ein Punkt, der in den letzten Jahren beim VfL extrem zu kurz gekommen ist und es jedem Gegner leicht machte, sich auf uns einzustellen. Soweit User Masterix. User Wop-Supporter schließt sich dem Lob ja fast teilnahmslos, würde ich sagen, ausnahmslos an. Er sagt, zudem hat er, also Martin Schmidt, es geschafft, aus einem Haufen vieler guter Einzelspieler endlich ein Team zu formen. Er hat Spielern wie Mali und Didavi aus Dauerkrisen herausgeholt und sie zu echten Waffen gemacht. Didavi ist momentan einer der besten Spieler der gesamten Bundesliga, wenn man sich allein die Zahlen anguckt. Und das ist auch Verdienst des Trainers. Und an dieser Stelle auch mal ein Lob an Olaf Rebbe, der mit Schmidt blitzschnell eine gute Lösung gefunden hat. Also, soweit Wop-Supporter, da auch eitel Sonnenschein, möchte ich mal sagen. Und ja, wenn dem, wie ich den auch den Likes unter den Kommentaren entnommen habe, ganz, ganz viele der Meinung sind, dann schließe ich mich ganz opportunistisch dann natürlich an. Aber Spaß beiseite, letztendlich schließe ich mich da auch gerne an. Wir müssen halt nur gucken, dass wir diese Leistung dann auch in den nächsten Spielen ja bestätigt kriegen und jetzt nicht, wie es gerne mal Wolfsburger Art war in den vergangenen Jahren, möchte ich mal sagen, sich dann auch auf dem wenig Erreichten, sagen wir es mal so, auszuruhen. Und da habe ich so mal ein bisschen Angst vor, lass uns erstmal ein paar Spiele nochmal absolvieren und gut spielen und vielleicht auch erfolgreich sein und dann gucken wir nochmal weiter. Nordkurve. Ein weiteres Thema, was die Fans des VfL in den letzten Wochen oder in der letzten Woche vor allen Dingen auch umgetrieben hat, ist das Thema Wappen. Zinnenwappen, neues Logo. Da gab es ja die von der aktiven Fanszene organisierte Nähaktion im Rahmen oder vor dem Freiburg-Spiel. Das soll auch noch weiter ausgeweitet werden. Man kann das auch unter der Woche machen, dass man sozusagen sein Trikot oder was auch immer mitbringt mit einem neuen Logo drauf und dann das Ganze mit dem alten Wappen übernähen lässt. Ja, und bei der Aktion, da habe ich mich mal umgehört bei den Leuten, die sich da beteiligt haben und auch warum. Das fand ich mal ganz interessant, da mal reinzuhören. Und unter anderem hat die Susanne mit mir gesprochen, die sich als Näherin da an der Aktion beteiligt hat. Ich bin von einer Freundin eingeladen worden, hier Embleme, Wappen vom VfL auf Trikots, Schals, Jacken, alles, was das Herz begehrt und was die Fans tragen, mit dem alten Wappen aufzunähen. Und macht Spaß? Ja, ist sehr, sehr interessant. Die Leute sind sehr freundlich, sehr nett, freuen sich darüber, wenn man ihnen das halt näht. Ja, macht Spaß. Und ich denke, es ist eine sinnvolle Sache. Wie viel hast du schon so genäht hier heute? Ich glaube 15, 20, weiß ich jetzt nicht so genau. Zähl nicht mit. Also bist nicht erschöpft? Nein, nein, wir sind ja noch nicht so ewig dabei. Machst du das alleine oder hast du noch andere Unterstützung hier? Nee, wir sind bestimmt 10 Leute, ja, so um den Dreh. Ja, danke Susanne, dass du da ganz spontan zur Verfügung standst, als ich da mal nachgefragt habe und ganz neugierig war, was dann da jetzt so letztendlich abläuft. Aber ich habe natürlich auch Leute gefragt, Fans gefragt, die hingekommen sind und sich das gerne umnähen lassen wollten. Und ja, da habe ich den Nils unter anderem getroffen. Ich wollte dich einmal fragen, warum bist du heute hier? Ja, weil ich natürlich auf meinen Trikots das wahre Wappen haben möchte und nicht irgendein Logo, was von irgendeiner Marketingagentur mal eben per Nacht über entworfen wurde. Warum ist dir das so wichtig? Warum ist mir das so wichtig? Weil ich gehe schon lange, lange zum VfL und bin mit dem Wappen groß geworden. Und das Wappen liegt mir einfach am Herzen. Also, wie der Name schon sagt, ist halt ein Wappen und nicht irgendein Logo. Ja, danke Nils, auch dir, dass du da, als ich neugierig nachfragte, Rede und Antwort gestanden hast. Das Thema wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben, glaube ich, auch was ich so gehört habe von Vertretern aus der aktiven Fanszene. Das Thema ist vielen sehr, sehr wichtig und ich bin sehr gespannt, wie sich das in den kommenden Wochen auch noch entwickeln wird. Kurzpassspiel. In Moers musste ein Schiedsrichter ein Spiel vorzeitig abbrechen, weil die Gästemannschaft von den Feierlichkeiten zur Karnevalssaison zu betrunken war. Die Mannschaft konnte gerade noch mal 8 Spieler auf das Feld schicken. Und nein, es handelte sich nicht um die Mannschaft des 1. FC Köln. Ja, Prost, sage ich nochmal. Bei Hertha BSC gab es dagegen wenig zu feiern, nämlich die Mannschaft steckte auf dem Weg in den Europapokal oder auf dem Weg zum Gegner, ja, auf dem Flughafen fest, weil der Flieger irgendwie gestreikt hat. Also Berlin, Flugzeug und Flughafen und sich in die Lüfte erheben. Das bringt mich zu dem schönen Wortspiel Nix mit Air Berlin. Beim BVB in Dortmund geht es ja richtig ab momentan, läuft nicht so rund. Da kann man nur hoffen, dass man die Leistung dort in Dortmund bis zum Rückrundenstart konservieren kann, jedenfalls aus Wolfsburger Sicht. Ja, aber sofort, und der BVB wäre nicht der BVB, wenn man aus dieser ja kleinen sportlichen Krise, ist der Bosch eigentlich noch Trainer da, aber egal, der BVB wäre nicht der BVB, wenn man aus dieser kleinen Krise nicht Kapital schlagen könnte für ein positives Image. Die Marketingabteilung soll schon Plakate gedruckt haben. Lieber gar nicht verteidigen, als falsch verteidigen. Kombinationsspiel. Und bei mir per Skype jetzt zugeschaltet ist der Mann vom Augsburg-Podcast Zirbelnuss, der Stefan Urban. Grüß dich, Stefan. Grüß euch. Hi, hi. Ja, Zirbelnuss, das musst du mir erstmal erklären. Oder auch den uneingeweihten Wolfsburg-Zuhörern sozusagen. Wie kommt man auf den Namen und warum? Zirbelnuss ist auch, wenn man das Wappen vom FCA anschaut, auch prominent in der Mitte und ist auch in der ganzen Stadt Augsburg überall an allen möglichen Sachen, wo man sich salutieren kann, auch aufgebracht, also auch auf den Gullideckeln. Und Augsburg steckt ja schon im Namen, das ist ja, geht auf Kaiser Augustus zurück. Die einzigen, die es übernommen haben, Regensburg und Köln, haben es ja dann fallen lassen. Und das ist quasi das Wappen, das damals die Römer gehabt haben. Und man hat es jetzt einfach für sich dann noch behalten, weil man irgendwie. So, liebe Kinderlein, ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Habt ihr wieder was gelernt beim Onkel Lenny im Wölferadio? Siehst du, ich wusste es wirklich nicht. Also ich kenne zwar das, euer Wappen und so, aber dass das jetzt ausgerechnet eine Zirbelnuss ist, da haben sich meine Flora- und Fauna-Kenntnisse etwas in Grenzen gehalten, sagen wir es mal so. Aber schön, dass wir das auch klären konnten. Ich möchte starten mit einem Kompliment, beziehungsweise ich gebe eins weiter, nämlich unser Trainer Martin Schmidt hat gesagt, Augsburg ist eigentlich somit die Überraschung der Liga in dieser Saison. Und man könnte sozusagen das Freiburg werden oder das leisten, was Freiburg in der vergangenen Saison gelungen ist. Dabei wurdet ihr ja eigentlich vor der Saison als Absteiger gehandelt. Seht ihr euch denn selber auch als Überraschung? Teils. Also man hat das auf jeden Fall zur Kenntnis genommen, dass wir als Absteiger Nummer 1 gegolten haben. So negativ haben wir es dann doch nicht gesehen, aber es gab dann trotzdem vor der Saison bisschen Grummeln im Magen und man ist dann doch froh, dass es jetzt vor allem echt gut losgegangen ist. Jetzt hat man so ein bisschen eine saure Gurkenzeit, aber da sind halt auch Spiele gegen Bayern und Dortmund dabei, wo es halt einfach auch schwierig ist zu gewinnen. Und jetzt hoffen wir, dass es dann vielleicht am Samstag gut läuft. Na, ihr habt ja, glaube ich, RB Leipzig sogar geschlagen, ne? Ist ja nicht ohne. Ja, da haben wir den richtigen Zeitpunkt, glaube ich, erwischt, weil, also muss natürlich zusagen, also Manuel Baum hat die Mannschaft jetzt sehr gut eingestellt, auf die Gegner immer. Und man sieht das auch, wie das die Mannschaft sich jetzt doch an ihn gewöhnt hat, nachdem das Saison ja sehr knapp geworden ist am Ende. Aber muss da trotzdem ehrlicherweise dazu sagen, dass Leipzig ein bisschen ersatzgeschwächter war. Und Keita war zum Beispiel gesperrt und hat auch viele Wechsel vorgenommen. Jetzt redet euch doch nicht schwach. Ja, am besten, das ist unser Standardrezept, kleinreden und dann überraschen und den schwarzen Peter den Gegner zuschieben, dass der Gegner auf jeden Fall Favorit ist. Ja, das ist schon okay. Lass mal Zahlen und Fakten sprechen. Ihr seid im Moment Zehnter, glaube ich, ne? Und habt 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist doch schon mal ordentlich. Woran liegt's denn? Man hat sich jetzt auf jeden Fall also an Baums Idee liegt es auf jeden Fall, weil er die Mannschaft jetzt so eingestellt hat, dass sie möglichst kompakt hinten steht und aus dieser kompakten Defensive dann versucht, immer schnell umzuschalten, Konter zu spielen und je nach Gegner dann früh anzugehen und vielleicht statt einem Konter durch eine frühe Störung zum Torerfolg zu kommen. Und das hat man jetzt zum Beispiel auch gegen Bayern weniger erfolgreich probiert, aber gegen die meisten Gegner in der Bundesliga bringt es uns zumindest zum Unentschieden. Deswegen haben wir da auf jeden Fall einen guten Schritt gemacht. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen von der Zirbelnuss oder sammelt die Zirbelnüsse ein, sozusagen. Genau. aus deinen Worten nehme ich so ein bisschen, der Star bei euch ist der Trainer. Es ist so, in Augsburg versucht man eigentlich möglichst, dass keiner das da ist und dass da die Mannschaft ist. Und das ist natürlich, hängt natürlich dann trotzdem am Trainer, dass der Trainer die Mannschaft formt und eint. Und solange er das da ist und die Spieler nicht so viel Druck haben, ist das dann auch in Ordnung irgendwie. Aber Schlüsselspieler habt ihr wahrscheinlich trotzdem. Auf wen kommt es denn an bei euch? Wo müssen wir mal ein Auge drauf werfen, sozusagen? Wir haben uns ganz dolle bei Wolfsburg eingedeckt mit Stammspielern. Ja, das ist eine meiner nächsten Fragen. Ist hier kleine Wolfsburg-Filiale, ne? Hier irgendwie Kajubi, Hitz, Bayer, Kuh. Weißt du, spielt noch wer? Habe ich jetzt gar nicht mal so auf dem Schirm, nach dem Motto. Also die vier auf jeden Fall. Die vier auf jeden Fall. Ja, das ist aber nicht mehr als eine Randnotiz, gehen wir von aus, ne? Oder? Ja, also nochmal zurück auf die. Ja, Frage von Stammspielern und Daniel Bayer ist auf jeden Fall einer der Grundpfeiler dieser Mannschaft und Marvin Hitz ist natürlich auch extrem wichtig mit den Dingen, die er dann noch rauskratzt, die Männer vor ihm verdattelt haben. Am Anfang der Saison war es ein bisschen Finn Bogason mit seinen Toren, jetzt ist es Gregoritsch und Kajubi spielt trotzdem eine sehr gute Saison, hat jetzt gegen Bayern einen ziemlich krassen Patzer drin gehabt, aber lieber gegen Bayern als gegen Wolfsburg, würde ich sagen. Ja, von mir aus da auch. Kann er gerne nochmal wiederholen. Und sonst, ja, die Abwehr ist natürlich jetzt auch mit Rani Khedira, der entweder davor als Sechser spielt oder als Libero die Fünferkette komplettiert, jetzt wirklich sehr stabil geworden. Und je nachdem, wer spielt, Hinteregger oder Danso, haben wir da jetzt auch ein bisschen Ruhe reingebracht, nachdem es letzte Saison eigentlich in der ganzen Rückrunde fast immer Gegentor gab, mindestens eins. Also läuft wieder. Wobei ja Hinteregger noch nicht wieder fit ist, habe ich gelesen. Ja, er ist noch nicht wieder fit, aber es hieß ja, dass für ihn die Hinrunde vorbei ist und er trainiert jetzt zumindest wieder Lauftraining. Und man muss natürlich trotzdem noch ein bisschen Geduld haben, aber mit 12. Spieltag sind ja noch 5 Spieltage zu machen. Und wenn er ein, zwei Spiele vorher noch einsteigen kann, wäre das auf jeden Fall super, denke ich. Martin Schmidt hat bei uns gesagt, das, was er erwartet vor dem Spiel gegen Augsburg, nämlich, dass das sehr kampfbetont werden wird. 11 Gilavogis müsst ihr sein. So die Parole hat er ausgegeben in Anlehnung an unseren Mittelfeldabräumer. Siehst du das auch so? Also wird das gegen Wolfsburg ein reines Kampfspiel oder was erwartest du? Es kann sein, dass es ein Kampfspiel wird. Ich habe jetzt Wolfsburg die letzten Spiele nicht gesehen, was deren Spiel ist. Ich würde aber annehmen, dass sie vielleicht auch hin und wieder versuchen, das Spiel zu machen und dann wird es vielleicht gar nicht so kämpferisch, so extrem, sondern vielleicht auch spielerisch. Das muss man mal abwarten, weil, also wenn ich an Wolfsburg denke, denke ich natürlich auch ein bisschen an größere Namen, die sich Wolfsburg da einverleibt hat. Und deswegen denke ich gar nicht, dass es so krass kämpferisch wird. Aber wollt ihr denn überhaupt mitspielen? Also du hast ja schon gesagt, dass man sehr kompakt eher hinten stehen will und dann sozusagen auf den Fehler des Gegners wartet. Das klingt ja schon nach Schweinespiel, so wie die... Also wenn ich mich an Partien gegen Augsburg erinnere, dann denke ich immer an Schweinespiele. Das waren immer irgendwelche, ja, entweder waren es irgendwie 40 Grad im Schatten oder man hat sich nur einen reinwürgen lassen, also gerade auch zu Hause. Gut, dass wir jetzt in Augsburg spielen, sagen wir es mal so. Aber da haben wir immer nicht so gut ausgesehen gegen Augsburg. War immer so, also in der Sonne liegen ist angenehmer, sagen wir es mal so. Ja, der ist es auf jeden Fall so mit. Zurück unten zum Spiel gegen Stuttgart. Das ist das schlimmstmögliche Spiel für den neutralen Zuschauer. Wenn beide Mannschaften versuchen, dann hinten drin zu stehen und auf Konter zu hoffen, dann passiert nämlich gar nichts. Ja. Und man kommt natürlich dazu, wenn Augsburg daheim spielt, machen sie trotzdem ein bisschen das Spiel. Und deswegen denke ich, wird es dann schon eher hin und her gehen. Und wir haben auch gegen Dortmund auch trotzdem versucht, offensiv zu spielen und das hat halt dann trotzdem nicht gereicht, aber ich denke, man wird das trotzdem ein bisschen versuchen. Natürlich Konter immer wieder einzustreuen, früh zu stören, aber es muss jetzt nicht wirklich so beinhartes Zweikampfgefühl sein. Das hat man auch ein bisschen abgestellt, nachdem Dominik Kohr ja zu Leverkusen gegangen ist und Rani Khedira ja doch ein bisschen technisch versierter ist als Dominik Kohr. Ja. Wie siehst du, also du hast jetzt zwar gesagt, du hast jetzt den VfL nicht so richtig verfolgt, aber die Entwicklung beim VfL der letzten Wochen oder Monate, diese gewaltige Unentschieden-Serie, die ja jetzt vorbei ist und man hat dann doch mal wieder gewonnen, wie beurteilst du das? Also, beurteilst du das, wenn du mal so von weiter weg auf den VfL drauf schaust? Es ist auf jeden Fall so, dass man sich stabilisiert hat. Lauter Unentschieden reicht natürlich trotzdem nicht. Oder es wird dann trotzdem eng im Klassenerhalt, wenn man nur unentschieden spielt. Deswegen bringt es natürlich schon weiter mit den 2 Siegen, aber da waren auch starke Gegner dabei bei den Unentschieden mit Bayern und Hoffenheim. Deswegen würde ich das gar nicht so negativ sehen aus neutraler Sicht. Deswegen ist Wolfsburg natürlich immer noch ein schwerer Gegner, denke ich, mit Top-Spielern, aber die Ergebnisse passen halt diese Saison wieder nicht so ganz. Glaube ich. Ist es ein Vorteil für euch, dass ihr gegen die Mannschaften, die ganz tief unten drin stehen, wie Köln, habt ihr irgendwie gewonnen 3-0, dann gegen Bremen habt ihr, glaube ich, auch gewonnen, in Bremen sogar 3-0, gegen den HSV darum wieder, dann wieder verloren, gleich am ersten Spieltag. Aber ist es erstmal grundsätzlich ein Vorteil, die geschlagen zu haben, oder weiß man, oder ist es ein Vorteil zu wissen, dass man diese Mannschaften schlagen kann, um dann auch gar nicht erst unten wieder reinzurutschen oder dann hinter die vielleicht noch zurückzufallen? Also im Abstiegskampf ist es auf jeden Fall super praktisch, das so zu machen. Und in unserer besten Saison war es genau umgekehrt. Also als wir einmal Fünfter geworden sind und in den Europapokal gekommen sind, haben wir gegen alle Abstiegskandidaten verloren. Und dann aber gegen die großen Mannschaften, unter anderem auch Dortmund, gewonnen. Also je nachdem, wie man sich ausrichtet, ist es gut oder schlecht. Und zeitweise, bevor wir jetzt diese Spiele gegen Dortmund und Bayern hatten, habe ich ein bisschen noch hochgeschielt mit der Hoffnung, ja, vielleicht reicht es ja diese Saison für Europapokal, und dafür reicht es halt jetzt einfach nicht. Und wir haben aber, wenn man auf die Tabelle schaut, nicht nur vom Platz her, sondern von den Punkten her natürlich ein gutes Polster, und dafür hilft es auf jeden Fall, gegen die Kleinen zu gewinnen. Und ich denke, das ist auch wichtig, jetzt vor der Winterpause da noch nachzulegen, dass wir möglichst viel Abstand haben, dass wir entspannt in die Rückrunde gehen können. Gut, das wird natürlich am Samstag nicht gelingen mit dem Nachlegen, aber ich gönne dir trotzdem einen Tipp. Ich tippe 2-2 für uns. Ui, jawohl. Man merkt, in Augsburg wird nach außen hin tief gestapelt, aber innerlich schießt man doch so ein bisschen wie in höhere Sphären. Ich bin gespannt, wie es ausgeht am Samstag. Darüber habe ich gesprochen mit Stefan Urban. Er ist vom Augsburger Podcast Zirbelnuss. Und was das ist, ja, müsst ihr nochmal zurückspulen. Ist am Anfang erklärt worden. Stefan, ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Unterhalten sich zwei Eintracht Braunschweig-Fans in der Kneipe, sagt der eine: Meine Frau hat mich jetzt beschuldigt, ein Transvestit zu sein. Nein, sagt der andere, gibt's ja nicht. Und was hast du gemacht? Naja, ich habe ihre Sachen gepackt und bin gegangen. Faninfos. Und ich habe es ja angekündigt, in einer der kommenden Ausgaben des Wölferadios wird es Informationen geben zum Pokalspiel in Nürnberg. Und ja, die gibt es jetzt. Zum Pokalspiel am 19. Dezember hat der VfL Wolfsburg einen Samba-Zug, also den Sonderzug, tatsächlich auch gechartert. Die Fahrt zur Achtelfinalpartie wird inklusive Stehplatzkarte 45 Euro pro Person kosten. Sitzplatz entsprechend dann natürlich auch teurer. Die Eintrittskarten für das Spiel gehen am Dienstag, den 28. November, also kommende Woche, in den Verkauf. Und ja, in diesem Zusammenhang werden dann auch detaillierte Informationen, Anmeldeverfahren, Bezahlung, Zugzeiten, so heißt es, so viel Zeit muss sein, separat kommuniziert. Ja, und man möchte relativ frühzeitig in Nürnberg sein, damit man noch auf den Weihnachtsmarkt, auf den sogenannten Christkindlmarkt da in Nürnberg gehen kann. Also eine schöne Tour mit einem Samba-Zug. Wer dabei sein kann, ja, dann ab kommender Woche geht's los. Ranhalten, sage ich mal dazu. Jo, und dann noch eine Info zum Auswärtsspiel in Hamburg. Dort ist es so, dass der Stehplatzbereich Gäste komplett ausverkauft ist. Eventuell nicht abgerufene Tickets von Dauer-Auswärtskartenbesitzern werden beim Heimspiel gegen Mönchengladbach, das ist nächste Woche, soweit ich weiß, in Kasse 5 im Nordbereich der Volkswagen Arena verkauft. Ansonsten gibt es noch Sitzplätze über die bekannten Vorverkaufsstellen und ja, Preise wie immer dann sozusagen im Ticket-Online-Shop. Und dann noch eine schöne Nachricht von unseren Wölfinnen. Lena Gößling hat ihren Vertrag vorzeitig bis 2019 verlängert. Ist natürlich eine der prägendsten Gesichter des Wolfsburger Frauenfußballs. Sehr, sehr schön finde ich das. Wir haben uns ja neulich mal im Fanhaus auch gesehen, da hat sie mich so lieb angelächelt. Wahrscheinlich lag es aber auch nur an meinem guten Aussehen. Sie wusste nicht so ganz, wer ich bin. Der Lenny war's, und der freut sich, dass du dem Wolfsburger Frauenfußball noch weiter erhalten bleibst. Und damit mache ich mich vom Hof. Wir sind nämlich schon wieder durch mit dem Wölferadio für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir, wie immer, wie ihr es fandet. Schickt mir was. Wölferadio Hotline 0157 890 70 123. Da geht auch was in Sachen WhatsApp-Sprachnachrichten. Ich hoffe natürlich, dass wir die Burgerwochen, also nach Freiburg und jetzt dann in Augsburg, erfolgreich gestalten und den guten Aufwärtstrend fortsetzen können. Mal gucken, was sich der Trainer wieder Überraschendes einfallen lässt. Bin ich selber mal gespannt am Samstag. Ja, und dann danke ich Norman für die technische und Wolfgang und Sebastian für die inhaltliche Unterstützung. Und ihr wisst ja, was ich sage. Bleibt geschmeidig.